Erster, bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Ich habe unseren Herrn Jesus gesehen. Seid ihr nicht mein Werk im Herrn? Zweiter, wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch für euch. Ihr seid der Beweis, dass ich ein Apostel des Herrn bin. Dritter, das ist meine Antwort an die Leute, die mich befragen. Vierter, dürfen wir nicht essen und trinken? Fünfter, dürfen wir nicht eine gläubige Frau als Ehefrau mitnehmen? Das tun auch die anderen Apostel, die Brüder des Herrn und Kephas. Sechster, oder haben nur ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Siebter, wer dient im Krieg auf eigene Kosten? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seinen Früchten? Wer hütet eine Herde und trinkt nicht von ihrer Milch? Achter, sage ich das nur aus menschlicher Sicht? Oder sagt das Gesetz nicht dasselbe? Neunter, im Gesetz von Mose steht, du sollst einem Ochsen, der Getreide drischt, das Maul nicht zubinden. Kümmert sich Gott nur um die Ochsen? Oder meint er nicht uns damit? Zehnter, es ist für uns geschrieben. Der Bauer soll mit Hoffnung pflügen. Der Drescher soll mit Hoffnung auf seinen Anteil arbeiten. Elfter, wir haben euch geistliche Dinge gebracht. Ist es dann zu viel, wenn wir von eurem materiellen Besitz bekommen? Zwölfter, andere bekommen Unterstützung von euch. Warum sollten wir nicht noch mehr bekommen? Aber wir haben das nicht genutzt. Wir haben uns zurückgehalten, damit wir dem Evangelium von Christus nicht schaden. Dreizehnter, wisst ihr nicht, dass die Priester im Tempel vom Tempel leben? Und dass die, die am Altar dienen, auch ihren Anteil bekommen? 14. Der Herr hat bestimmt, dass die, die das Evangelium verkünden, davon leben sollen. 15. Ich habe das aber nicht genutzt. Ich schreibe das nicht, damit ihr es für mich tut. Ich würde lieber sterben, als dass mir jemand diesen Ruhm nimmt. 16. Wenn ich das Evangelium verkünde, ist das kein Grund für mich, stolz zu sein. Ich muss es tun. Es wäre schlimm für mich, wenn ich es nicht tun würde. 17. Wenn ich es freiwillig tun würde, bekäme ich Lohn. Aber ich muss es tun. Es ist eine Aufgabe, die Gott mir gegeben hat. 18. Was ist dann mein Lohn? Mein Lohn ist, dass ich das Evangelium kostenlos verkünde. Ich nutze mein Recht auf Unterstützung nicht. 19. Ich bin ein freier Mensch und niemandem verpflichtet. Aber ich habe mich allen untergeordnet. Ich wollte viele Menschen für Christus gewinnen. 20. Ich wurde wie ein Jude für die Juden, um sie zu gewinnen. Für die, die das Gesetz halten, war ich wie jemand, der das Gesetz hält. Ich selbst stehe nicht unter dem Gesetz. Ich wollte auch diese Menschen gewinnen. 21. Für die, die kein Gesetz haben, war ich wie jemand ohne Gesetz. Aber ich bin nicht ohne Gottes Gesetz. Ich lebe nach dem Gesetz von Christus. Ich wollte auch diese Menschen gewinnen. 22. Für die Schwachen wurde ich schwach, um sie zu gewinnen. Ich bin für alle Menschen alles geworden, damit ich einige von ihnen rette. 23. Ich tue das alles für das Evangelium. Ich möchte daran teilhaben. 24. Wisst ihr nicht, dass bei einem Wettlauf viele laufen, aber nur einer den Preis bekommt? Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. 25. Wer an einem Wettkampf teilnimmt, muss sich in allem beherrschen. Sie tun das für einen Kranz, der vergeht. Wir tun es für einen Kranz, der ewig bleibt. 26. Ich laufe nicht ziellos. Ich schlage nicht in die Luft. 27. Ich behandle meinen Körper streng. Ich will nicht, dass ich anderen predige und dann selbst versage.